das wichtigste Erbe habt ihr uns weitergegeben. Liegt die Heimat auch in Scherben, ist sie blind und stumm und taub. Noch in 1000 Jahren wird er strahlen. Leuchtet euer Eichenlaub. Leuchtet euer Eichenlaub. Ihr seid unser ewig Vorbild. Nur der Kampf zählt, nicht das Klagen. Und mit Stolz schauen wir zurück auf euch Helden aus alten Tagen. Ihr wart wahrlich Menschen der Tat und ihr seid es noch in unserer Gegenwart. Ihr gebt uns Kraft auf unseren Wegen. Diese Zeilen sind die Blumen, die wir euch zu Füßen legen. Liegt die Heimat auch in Scherben, ist sie blind und stumm und taub. Noch in 1000 Jahren wird er strahlen. Euer ewig grünes Eichenlaub. Mag ein Blütenmeer verwelken, zerfällt ein Ehrenkranz zu Staub. Ewig grün in deutschen Herzen leuchtet euer Eichenlaub. Leuchtet euer Eichenlaub. In alle Ewigkeit bleibt ihr deutsche Helden. Euer Eichenlaub wird niemals welken. Mag die Zeit eure Gräber verwittern, mag die Rose darauf verblühen. Ihr trotz Stürmen und Gewittern, euer Eichenlaub bleibt ewig grün. Euer Eichenlaub. Bleibt ewig grün.